Irgendwo muss er liegen. Irgendwo. Wo liegt das Land irgendwo? Auf alle Fälle kein wildes Suchen. Hektik, meinetwegen überall, aber nicht am häuslichen Herd. Häuslicher Herd, sehr zum Lachen. Das geordnete Chaos des alleinstehenden höheren Angestellten. Also Chaos hin, Chaos her, wo liegt der Orden? In Ihrem Schreibtisch, wo sonst? Alles Lebenswichtige befindet sich in Ihrem Schreibtisch. Kalender. 2, 3, 5 Stück. Und alle für das gleiche Jahr. Aber über Mangelwirtschaft klagen. Madame sieht den erstbesten Kalender, kauft ihn. Es könnte ja sein, es kommen keine anderen mehr auf den Markt. Dann aber kommen andere, selbstverständlich kommen die. Davon kauft Madame dann 3 Stück, mindestens 3 Stück. Da es ja sein kann, dass andere Leute aus ihrem Bekanntenkreis keinen von den Dingern abgekriegt haben. Denen macht sie dann eine Freude. Bloß ihre Bekannten sind von der gleichen Sorte wie Madame und haben diese Kalender ebenfalls gehortet. Naja, Vergangenheit. Scheiß Briefmarken. Wenn man die Bilderchen schon von jedem Umschlag runterschneiden muss, kann man sie wenigstens an einen festen Platz. Leere Kuverts liegen doch genug rum. Sogar gefütterte, guck an. Und Filzstifte en gros mit wunderbar eingetrockneter Tusche. Angebrochene Kugelschreiber, ein Lineal wie ein Kamm. Nur nichts wegwerfen, alles kann man noch mal brauchen. Man weiß ja nie, was kommt. Wahrhaftig, das weiß man nie. Blödsinn, gewaltiger. Am besten, ich kipp den Krempel in den Müll, so wie er ist, ab in den Müll. Dieser Orden. In der mittleren Lade jedenfalls ist er nicht. Aktendeckel. Papier und nochmals Papier. Leerer Kram, verfluchter, die Motten soll dich fressen. Guck an, ihre Zeugnismappe hat sie mitgenommen. Ohne Diplom geht man auch nicht aus der Wohnung. Sehr schön, braucht sie das Zeug nicht mehr zu holen. Ich hab ihn in das mittlere Schreibtischfach gelegt. Am vergangenen 1. Mai hatte ich ihn an der Jacke und... Nein, hatte ich nicht. War doch diese Gluthitze. Alles lief in Hemden, aufgekrempelten Ärmeln, bunten Oberhemden. Beim Empfang am Abend, beim Empfang im Ministerium. Da hatte ich ihn. Der General sieht seine Direktoren ganz gerne so. Mit allen Orden und Ehrenzeichen. Madame jammerte noch, die Nadel würde den schönen Stoff vom neuen Anzug zerstechen. Ich zeig dir heute Abend 3 Dutzend Leute, so habe ich ihr gesagt, die geben was drum, wenn sie auf diese Art ihre feinsten Sachen zerstechen dürften. Hat sie nur mit den Achseln gezuckt. Immer wenn sie sich für eine Gegenrede zu schade hält, wird mit den Achseln gezuckt. Moment, hatte ich das ganze Ding oder nur die Spange? Ob Spange mit was dran oder mit was nicht dran, der Orden liegt in einem roten, flachen Kästchen, Lederkästchen oder fast Leder. Aber wo? So ein Mist, so ein dreimal verfluchter, elender Mist, sowas. Großmutter wünschte sich einen Pastor, Mutter einen Berufsrevolutionär. Und was ist man geworden? Direktor einer Möbelbude. Auch was Schönes. Bloß gut, dass mich Onkel Gerhard in seine Klauen nahm. Onkel Gerhard, das ist alles cool, was du sagst, mein Jung. Und schied es dann, was du denkst. Lern einen Beruf. Handfest. Onkel Gerhard, bei dem hätte Mutter ruhig bleiben können. Aber nein, er war zu bürgerlich. Ihr zu bürgerlich. Bloß weil er wollte, dass seine Fischer außer Binnenfisch auch noch was anderes genießen. Mutter bekam das Blauhemd nie los, ob sie es nun anhatte oder nicht. Anfang der 50er Jahre, Mark Brandenburg. Klar, da musste sich ein Blauhemdträger verdammt hart durchsetzen, muss er ja heute auch noch. Musste er durch alle Jahre hindurch, aber doch nicht so wie Mutter. Wenn Mutter redete, dazu mal zu ihrem 30. will sich für die Geschenke bedanken und die guten Wünsche alle, da steht sie auf und hält eine Rede Und die Leute haben sich die Jacke von der Garderobe geholt und sind gegangen und Mutter redet noch immer und ich sitze da, jung und dumm und wundere mich, warum die alle gehen. Und dann hört Mutter auf zu reden und heult. So wird das nix. So find ich das Ding nie im Leben. Erstmal einen Kaffee. Den Kaffee Schluck für Schluck genießen und dabei nachdenken. Sachlich, logisch, optimistisch. Nee, kein Kaffee. Kann ich die ganze Nacht nicht schlafen. Jetzt ist es 8. Wie komme ich auf die Idee, mir so ein Gift? Tee tut's auch. Der schöne grüne Tee, den ich mir aus Antwerpen mitgebracht habe. Die runde Büchse mit diesem Busenweib. Die müsste doch im Regal. Da wo? Wo ist denn diese Büchse? Alles mögliche Gerümpel und Geröll. Majoran aus der Zeit der letzten Olympiade. Mist, aber alles fein beschriftet. Also es geht auch ohne Kaffee und es geht auch ohne Tee, höchstens ein Bier. Ja, ein Bier könnte ich. 4 Flaschen noch. Gleich auf die Liste setzen. Bier. Bier muss sein. Unbedingt. Sekt, Wein, alles gut und schön, aber wenn es gemütlich und ehrlich wird, Bier immer. Ah. Also, wann habe ich den Orden zum letzten Mal in den Händen gehabt? In der Nacht nach dem Empfang beim Minister, genau. Der General hatte angeboten, dass er uns mit seinem Auto, mit seinem Wagen nach Hause bringen lässt. Da sagt die Gnädige, kommt nicht in Frage, bestell ein Taxi. Ich sag, ich kann den Alten nicht brüskieren, sagt sie, besorg ich es. Und geht los und kommt zurück und sagt, beeil dich, wir fahren mit dem Bus, Nachtbus. Muss das sein, frag ich, und sie guckt bloß und ich wusste, ja, musste sein. Also rein in den Mantel und zum Bus gerannt. Eine irre Fahrt. Hinten im Bus 2 zerknitterte Jugendliche. Der Fahrer hatte das Radio an, ein wüstes Gedröhn. Dab du da und dub du da. Die Gnädige und ich in feinen Gewändern, versehen mit einem niedlichen Schwäpschen. Ja, und am Alex, da steigen die alten Frauen ein, der Rest von einer Brigadefeier. Mann, waren die lustig. Und ein Feuer. Im hinteren Busteil, dort, wo sonst die Kinderwagen stehen, fangen die an zu tanzen. Zu dab du da und dub du da. Ein Tanz durch alle Kurven. Die Gesichter von den jungen Leuten wurden immer knittriger. Und Erika und ich, wir applaudieren. Lachen, johlen. Irgendwie eine schöne Fahrt. So ein Gefühl, dass Leben eigentlich eine feine Sache ist. So ein Gefühl. Ich meine, dass man es richtig merkt. Sowas ist relativ selten. Mit Erika war sowas drin. Ja, war drin. Wie sagt mein Stellvertreter so schön? War gewesen. Frau ist ausgezogen. Vor genau 5 Wochen. Prost. Trennung, Probetrennung. Oder wie sie es genannt hat. Tee aus Amsterdam ist nicht. Flaches rotes Lederkästchen ist nicht. Jedenfalls nicht in der Küche. Frau ist auch nicht. Schöne Wirtschaft. Überhaupt war ja nicht nur die Fahrt im Bus. Auch die ganze restliche Nacht. Oh doch, Madame konnte, wenn sie wollte. Also, ich habe den Orden beim Nachhausekommen in der Wohnung vom Jackett runter. Doch, absolut. Und dann im Schlafzimmer. Mein Junge im Schlafzimmer. Im Nachtschränkchen. Jawohl, zwischen Terminkalender und den Tabletten. Suchen. Suchen ist wirklich meine Stärke. Mal ganz ruhig, mein Junge, und Punkt für Punkt. Du bekommst morgen eine hohe staatliche Auszeichnung. Aus diesem Anlass sind Orden und Ehrenzeichen anzulegen, steht in der freundlich formulierten Einladung. Wahrscheinlich, damit man sieht, dass nur Ausgezeichnete ausgezeichnet werden. Tja, die Sache mit den Schulmöbeln, die hat mal eingeschlagen. Und wenn jetzt einige liebe Kollegen spucken, jedenfalls so von hinten, nicht wahr? Von vorn wird ein frisch dekorierter nie bespuckt. Von vorn gilt als unfein. Unverdient ist es nicht. Ich habe nach dem Orden Nummer 1 nicht geschlafen. Nicht gedacht, jetzt bin ich gut und damit gut. Und die Schulmöbel haben uns Ansehen und Geld gebracht. Jawohl, Ansehen ist nett, aber Geld ist praktisch. Also habe ich morgen, wenn ich den ersten Orden anlege, um den zweiten zu kriegen, habe ich morgen kein schlechtes Gewissen. So ist das, ja. Aber wo liegt das Ding? Erika wüsste es. Aber ja, würde mich erst eine halbe Stunde suchen lassen. Muss mir schließlich demonstrieren, wie unangenehm mangelnder Ordnungssinn sein kann. Und dann ein Griff, ein spitzes Bitte. Ich kneife ihr als Dank in den Hintern und sie sagt, sie mag das nicht. Und ich sag, deshalb mach ich's ja. Tja, nur noch 3 Flaschen Bier. Oder sie lässt mich suchen und steht daneben. Voriges Jahr die Sonnenbrille. Alle 3 Minuten fragt sie, hast du sie? Nein, sag ich, wenn ich sie hätte, würde ich nicht suchen. Und dann wieder, hast du sie noch nicht? Ich hol ihn mir von Schubinski, der hat das Ding doch auch gekriegt vor 3 Jahren, was, oder 2, ist auch egal. Nee, Schubinskis Frau hat Orden und Medaillen in der Vitrine aufgereiht, hinter Glas, zwischen Nippes und Neppes. Mit einem geborgten, na, das wäre. Das Ding muss im Schlafzimmer liegen. Wenn er, macht keinen Unsinn, Leute, wenn Erika mit dem Staubsauger, er ist in der Nacht zwischen die Betten, aber sowas klappert doch. Orden im Staubsauger, klappert doch. Passt auch gar nicht durch, oder? Ja, eine kleine Uhr vielleicht. Aber so ein Orden hat Kanten. Nein, nein, ich hab ihn in das Kästchen zurückgelegt. Weiß ich genau. Die Gnädige duschte. Ich lag ausgezogen im Bett. Unterm Bett vielleicht. Nein, unterm Bett ist nichts. Außer Staub. Nächste Woche ist das Schlafzimmer dran. Jede Woche ein anderes Zimmer. Dreck setzt sich in meiner Wohnung gar nicht erst fest. Könnte hier so passen. Hoppla. Ich darf mich nicht zu schnell bücken. Zumindest nicht zu schnell wieder hochkommen. Kreislauf. Völlig normal. 48 ist zwar kein Alter, aber irgendwie... Irgendwie müssen sich die Schulmöbel schließlich bemerkbar machen. Tja, die Schulmöbel... Von den Dingern träume ich manchmal, schieb im Traum kleinen Araberkindern unsere Bänke unter die Ärsche. Mann, oh Mann, Schule an sich macht schon Schwierigkeiten, aber Möbel für westliche Schulen, die ganzen Gewohnheiten, geht ja nicht überall so zu wie in einer Schule zwischen Bernau und Sonneberg, was vielleicht auch ganz gut ist. Wenn ich damals nicht zufällig in diese Delegation geraten wäre, wäre mir die Idee nie gekommen. Schulbesuch war ja gar nicht vorgesehen. Aber der Minister wollte unbedingt, dass wir uns seine 3 Söhne bekicken, wie die so fleißig lernen, damit Allahs Segen weiterhin über ihnen ist. Nächsten Monat ist Lima dran. Voriges Jahr war es schlimm. In der ersten Woche des Monats nach Dar es Salaam, in der 3. nach Lima. Mal eine Messe, mal eine Konferenz. Und alles mit schön straff gehaltenen Terminen, weil ich die Valuta mit den Möbeln ja erst rankarren muss. In Dar es Salaam die Luft, 40 Grad im Schatten. Und stinkend tat es wie auf einem Friedhof, mit offenen Gräbern. Und am ersten Abend schon die erste Verhandlung. Nannte sich natürlich nicht so, nannte sich Abendessen. Irgendwie möchte man sich in Eiswasser legen, aber nein, man muss auch ohne so ein Bad hellwach sein, frisch, äußerst frisch. Man muss Ruhe ausstrahlen, Souveränität, Siegeszuversicht. Verhandlungssprache Französisch. Wenn ich für etwas kein Talent habe, dann ist es Französisch. Die Schinderei in diesem Lehrgang. Wenn die alte Schnitter nicht so eine patente Frau gewesen wäre. Schnitter oder Schmitter, ist auch egal. War übrigens gar nicht so alt, wirkte nur so. Irgendwie mächtig sauer. Verknatzt? Naja, muss ja auch keinen irren Spaß machen, Leuten eine fremde Sprache ins Hirn stopfen, so wie man auf dem Dorf früher die Gänse stopfte. Reisekader allesamt. Alle auf dem Sprung zu längeren oder kürzeren Aufenthalten in Ländern, von denen eine Schnitter oder Schmitter nur träumt. Sag ich Rindvieh doch zu ihr, Sie klingen so perfekt, Sie sind in Frankreich geboren, sollte ein Kompliment sein. Voll gegen den Baum. In Aschersleben. Mein Herr, in Aschersleben. Jedenfalls kann man einer Schnitter oder Schmitter nichts über seine Dienstreisen erzählen. Beklagt man sich über die Belastungen, erntet man ein müdes Lächeln. Erzählt man von einem Halbtagsausflug zu den Pyramiden, wird das Gesicht frostig. Ich weiß auch nicht, wie man es machen soll. Und dann, plopp, zieht die Frau aus. Nicht etwa, weil ich zu selten zu Hause bin. Nein, weil ich ihr zu Hause auf die Nerven gehe. Weil ihr mein Verhalten nicht behagt. Weil ich ihre Individualität unterdrücke. Weil ich ein Egozentriker bin. Weil ich... Ein gutes Bier. Berliner Spezial ist überhaupt das Beste. Von mir aus kann Radeberg alles ins Ausland schicken, wenn ich nur mein Berliner Spezial... Ah, ein Genuss. Im Anzug könnte er stecken. Im schwarzen Anzug. Ich hab ihn in das Kästchen aus Versehen in den Anzug. Schöner Schrank, alles was recht ist. 70er Jahrgang, Serienproduktion. Extras werden bei mir nicht gebacken, auch nicht für den Direktor. Bloß in der Herstellung zu teuer. Wir müssten dafür heute ein Geld verlangen. Links oder rechts in der Tasche? Links nicht. Rechts. Was ist denn das? Was sollen denn die Farbkästen im Kleiderschrank? Schöne Ordnung bei Madame. Der Anzug, wenn Erika ihre ganzen Kleider abholt, wird viel Platz. Ein Gemälde, sorgsamst eingerollt. Studie Römisch 4. Donnerwittstock. Das ist der passende Titel, Viva. Viel Blau. Ja, Blau habe ich mal gelesen, Blau bedeutet für den Maler Kälte. Eine kalte Studie, Römisch 4, also. Seltsam, sehr seltsam. Auf der einen Seite so eine Fahrt im Nachtbus, auf der anderen so ein Bild. Vor lauter Lehrerkram hat sie angeblich keine freie Minute, aber je weniger Zeit, desto mehr malt sie. Und die Studie Römisch 4 kommt in den Schlafzimmerschrank zwischen meine Anzüge, damit ich es ja bemerke, damit ich Schlüsse ziehe, mich in selbstkritischer Zerknirschung auf den Boden wälze. Hast du dir gedacht, Madame? Denkt, weil sie Kunsterziehung unterrichtet, kann sie auch selber. Warum nicht irgendeinen Weltrekord unterbieten? Sie unterrichtet auch Sport, bitte sehr, 800 Meter Lauf beispielsweise oder 5000. Je älter die Damen, desto länger bekanntlich die Strecken. Also bitte, statt teure Farben zu vermalen, lauf doch Weltrekord, mein Schatz. Du weißt doch, wie man laufen muss. Aber als Malerin traut sie sich. Kunst kann sich nicht wehren. Werde ich hier schicken lassen, das Gemälde von der Engelbert. Hast gedacht, ich pack mir das unter den Arm und bring es dir hin, was? Da hast du dich geschnitten, Mädchen, gewaltig geschnitten. Die Engelbert soll es zu einer Rolle wickeln und ab damit zur Post. Die Engelbert... bringt sich neuerdings fast um vor lauter Freundlichkeit. Und das Dekolleté rutscht auch immer tiefer. Dabei hat sie doch einen Mann, oder? Na klar, die Engelbert ist doch verheiratet. So eine wie die Engelbert ist immer verheiratet. 36 Farben werden auch immer teurer. Und ich, Rindvieh, hab mir sowas von den Tagesspesen abgespart. Naja, Schluss und Fini. In den Jackentaschen ist er nicht. In der Hose, ach woher. Also wenn ich dort morgen ohne... Du konntest deinen Orden nicht finden, Genosse? Bitte seid mir nicht böse, ich habe die ganze Nacht gesucht. Gesucht? Du musst staatliche Auszeichnungen erst suchen und jetzt, nachdem du sie verschmissen hast, willst du einen neuen Orden? Nicht verschmissen, Genossen, verlegt. Ich bin der Genosse mit den Schulmöbeln, versteht ihr? Ja, wozu denkst du, heften wir ihn dir an die Brust, wenn du ihn doch nur verlegst, Unwürdiger? Ich such ihn ja noch. Genossen, ich such ihn. So ein Schrank hat ja auch noch Fächer. Menschenskind, mein olles Taschenmesser, dass es das noch gibt. Oder Wolfram. Dieser alte Laus Wolfram. Ein begabter Hund. Und was macht er aus sich? Nichts. Macht Fensterrahmen, wie es der Plan gebietet. Der hätte studieren müssen, nicht ich. Na gut, ich auch. Aber Wolfram ist der Begabtere, allemal. Ja, Genossen, dem Wolfram hättet ihr vielleicht die Brust vollgehangen, wie einem Partisanengeneral. Mein alter und bester Freund Wolfram. Bevor ich zur ABF ging, großes Fest mit kolossalem Dünnbier und auf dem Heimweg schenkte er mir sein Taschenmesser. War eine Kostbarkeit damals, mit Blut drinne. Von wegen seiner damalige Freundin hat ihn nicht in die Stadt gelassen. Schiss hatte er. Vor sich selber, jawohl. Gibt es wahrhaftig. Ein Mensch weiß um seine außerordentlichen Fähigkeiten und er weiß auch, beginnt er diese Fähigkeiten zu nutzen, ist es aus mit dem normalen Leben. Und das normale alltägliche Leben hat seine Reize. Oh ja, das hat es. Regelmäßige Arbeitszeit, regelmäßige Esseneinnahme. Zweimal in der Woche komm her, mein Schatz, und an einem Feiertag auch mal so zwischendurch. Keinen Streit mit oben, keinen Zank mit unten, Regelmäßigkeit. Fensterrahmen. Und bitte sehr, jawohl, Fensterrahmen werden gebraucht. Ich mach mich da überhaupt nicht lustig. Es ist der Neid, der aus mir spricht. Der pure Neid. Ach, dass ich aber auch nicht an Bier gedacht habe. Mein alter und bester Freund Wolfram, wenn der morgen, nein, übermorgen, nein, ist ja ein Feiertag dazwischen, also wenn der die Zeitung aufschlägt und meinen Namen liest, das Einzige, was er murmeln wird, der arme Kerl. Und damit bin ich gemeint. Und er hat recht. Die Frau ist weg. Und Bier ist auch keins im Haus. Der einzige Mensch, der sich über meine Auszeichnung echt freuen wird, ist Fritze. Und der Mann kann sich nicht mehr freuen, denn er liegt seit 3 Jahren unter der Erde. Werkleiter Fritze. Fritze aus Leipzig-Gohlis. Kommt angeschoben mit seinem Hinkebein, setzt sich auf eine Kiepe oder auf einen Stuhl oder auf einen Stapel Bretter und sagt, will bloß mal gucken. Ob das nun der vorletzte Hilfsarbeiter war oder damals im Ministerium mit den Furnieren. Alles bewilligt, bloß ein Stempel fehlt noch. Wer setzt den Stempel unters Papier? Ich nicht. Du nicht? Wir nicht. Fährt Fritz ins Ministerium, zeigt dem Pförtner seinen Ausweis und sagt, will bloß mal gucken. Fritze war noch nicht im Fahrstuhl, da saß der Stempel schon drauf. Fritze, der Mann mit der sanften Gewalt. So gucken wie er, das hab ich nie geschafft. Aber sich schinden wie er, ja, das hab ich drauf. Hat ja keiner geahnt, wie sich Fritze geschunden hat. Oder doch, die Leute im Betrieb wussten es auf alle Fälle. Sonst bei manchen Arbeitern, da hätte er gucken können, bis er schwarz wird. Wenn die nicht wissen, da ist einer, der macht uns was vor. Wenn Fritze an irgendetwas glaubte, hat er sich geschunden bis zum geht nicht mehr. Und Fritze glaubte immer an was, ob Furnierholz oder Kommunismus. Und 3 Tage nach seinem 65., da macht es Klapp und Fritze fällt in seinem Garten tot um. Schöner Tod. Oder auch nicht. Ich trinke jetzt ein Bier, Fritze. Und ich trinke es auf dein Wohl. Hättest mir nur eines verraten sollen, wie du das mit deiner Frau geschafft hast. Du weißt schon. Du und deine Ella, ihr wart doch ein Pärchen. Ich meine, das hatte doch richtig geklappt mit euch. Sag nicht bloß, weil ihr Kinder hattet. Kinderscheiß als Ehekind. Nee, mein Lieber. Also, so wird das nicht. Ich stülp die Wohnung um. Und was finde ich? Und fortwährend trinke ich Bier. Ja, das muss ich selbstkritisch zugeben. Trinke Bier. Zur Beruhigung. Bier. Aber warum sitzt sie nicht an ihrem 3-mal verdammten Schreibtisch? einen Stapel Schulhefte vor sich, Aufsätze, Diktate oder sonst ein Quark. Stöhnt und ächzt, trägt diesen Berg Hefte ab. Solange sie dort sitzt, würde ich suchen, hintereinander weg, systematisch, ohne Bier und ohne jeden Fax. Ist ja nicht so, dass sie immer dumm dazwischen quatscht. Ist ja wirklich nicht so. Vielleicht, ich meine bei so einer Gelegenheit wie jetzt, sie bringt es auch fertig, lässt die Hefte liegen, wie sie sind, wirft mir eine Jacke zu oder einen Mantel und schon ist man auf einem Gang ums Haus. Ist ja auch viel gesünder als dauernd das Bier. Oder sie kocht Hagebuttentee. Hagebuttentee, ich bin doch noch zu retten. Spezial, ein schönes Spezial. Soll sie sehen, was sie davon hat. Zum Wohl. Ah, Moment. Also sie würde sich auch freuen. Doch, muss man sagen, sowas bringt sie fertig, unbedingt. Sie kann sich über die Erfolge anderer freuen. Das muss man ihr lassen. Kann sie. Ein Schüler, von dem sie meinte, er besäße den Kunstverstand einer Kuh, gibt ein Urteil über ein Kunstwerk ab und das Urteil verrät Gefühl. Echtes Gefühl. Da freut sie sich. Sie hat es überhaupt mit den Gefühlen, die ich verletzt habe. Durch Nichtachtung verletzt, sagt sie. Haut einfach ab. Ich aber habe sie verletzt, Junge, Junge. Übermorgen, wenn sie die Liste durchsieht, diese Namen entgehen ja nicht. Man muss ja auch wissen, ob man jemandem zu gratulieren hat. Zuallererst die ellenlangen Spalten mit den Bannerträgern, die vaterländischen, die halbwegs Jungen mit Bronze, die etwas Älteren mit Silber, die Uralten mit der Ehrenspange, die ganzen Nationalpreisträger, alle und dazwischen bei den Helden der Arbeit mit 48 Jahren zum zweiten Mal so eine Auszeichnung ist eigentlich ganz schön, doch, muss man zugeben. Ist auch in einem auszeichnungsreichen Land beachtlich. Verschenkt wird nichts, wenn man es auch manchmal nicht versteht, gerade bei den Künstlern. Erika, ja, die versteht das. Wenn ich an diesen Orgelspieler denke oder Kantor oder Dirigent, der vor mir saß, in dieser Viertelstunde, bevor es losging, alles sitzt in diesem Raum, manche irritiert, manche aufgeregt, manche kalt wie Hundeschnauze, die Türen sind zu, die Zeremonie könnte anfangen, tut es aber nicht. Es ist eine Viertelstunde Ruhe eingeplant, protokollmäßig, sozusagen zur inneren Sammlung. Ich saß da, starr auf meine Bügelfalten, denke, tja, was habe ich eigentlich gedacht? Ich weiß, ich hab zu dieser Frau gesehen, schräg vor mir, keine ganz junge, vielleicht in meinem Alter, aus 5 Metern Entfernung noch der Duft nach Friseur, der Kopf knallrot. Möchte nicht wissen, wie viel Faustan die vorher geschluckt hat. Da habe ich mir überlegt, was die wohl sein könnte, beruflich. Und wie ich noch so überlege, da dreht sich vor mir ein alter Opa um, so mit langen silbergrauen Haaren, der dreht sich um und flüstert, aber so laut, dass es 3 Stuhlreihen weit zu hören ist, wenn wenigstens eine Orgel spielen würde. 3 haben laut gelacht. Schriftsteller, naja, Schriftsteller dürfen. Die Frau war die Chefin eines Schweinestalls. Hinterstes Mecklenburg. Während des Banketts habe ich ein paar Sätze mit ihr wechseln wollen. War nicht möglich. Die konnte nur stammeln. Für die war das alles unverdientes, unverhofftes Glück. Und was muss die sich geschunden haben? So eine Frau kriegt keinen Orden umsonst. Wahrhaftig nicht. Und eher eine Frau, dann immer erst die Männer. Da muss man sich gar nichts vormachen. Bei Erika in der Schule, bis auf diesen halbinvaliden Chemiemenschen, alles Weiber. Der Direktor, ein Mann. Hm. Vielleicht zwischen der Wäsche? Ich werde noch verrückt. Erika anrufen. Die hält das glatt für einen Witz. Für, wie sagen die Sachsen, für ein Behilfchen. Denkt in Wirklichkeit will ich was ganz anderes. Denkt, es naht der reuige Sünder. Als wäre ich es, der seine Sachen gepackt hat. Aber ein Anruf wäre natürlich praktisch. Ich wühle mich hier zu Tode. Die ganze nächste Woche über darf ich aufräumen. Scheiße, die haben kein Telefon. Oder? Ach, woher? Lichtenbergstraße am Heideweg 7. So eine Art Gartensiedlung, stabile Lauben, nichts weiter. Möchte überhaupt wissen, was das im Winter werden soll. Gnädige, zwischen Frost und Eis. Im Winter ist die Wohnung hier geteilt. 3 Zimmer mit Bad und Küche und Balkon geteilt durch 2 ergibt 2x eine Wohnung mit je 2 Zimmern, Bad und Balkon. Jedenfalls bestehe ich auf 2 Zimmern. Wird sich das Wohnungsamt freuen. Oh, das Bier war zu kalt. Viel zu kalt, verdammt nochmal. Sie hatte die Flaschen immer neben den Kühlschrank gestellt, nicht rein. Daneben ist besser, ist viel besser. Da steht überhaupt noch eins. Nein, Finger weg. Die Wohnung hier aufgeben? Wegen so einem Quatsch? So eine richtige, gemütliche Wohnung? Zentral gelegen, grün vor der Nase? Aufgeben, wegen so einer Flipsidee? Zieht aus. Zieht einfach aus. Erklärung liegt auf dem Küchentisch. Der Alte soll sich wundern. Dass sie sich mal nicht wundert, wenn hier eine andere einzieht. Bitte, wird auch alles möglich. Dann soll sie mal sehen, wo sie bleibt. Ein Zimmer gehört ihr, klar. Da hört sie dann wunderbar das Kichern aus dem Nebenraum. Irgendeine Frau, jung und dumm. Ach, Unsinn. Auf irgendeiner lege ich keinen Wert, jung und dumm, nun gleich gar nicht. Irgendwelche Frauen, da kommen 12 auf ein Dutzend. Ich bin doch nicht blöd. Ach, Erika war schon in Ordnung. War eine andere Frau an ihrer Entfremdung schuld, Scheidungswilliger? Es war keine andere Frau schuld, hohes Gericht. Und außerdem, wieso bin ich scheidungswillig? Sie haben den Antrag auf Trennung der Ehe gemeinsam mit Ihrer Gattin unterschrieben. Ja, sehen Sie, hohes Gericht, man soll seiner Frau gelegentlich einen Gefallen tun. So ist er immer, hohes Gericht. Er verspottet jedes Gefühl. Es ist selbst. Wehr, hohes Gericht, Notwehr, nichts weiter. Sie hätten sich Kinder anschaffen sollen. Lehrers Kinder, Pfarrers Vieh gedeihen selten oder nie. Schämen Sie sich, Scheidungswilliger, schämen Sie sich. Mach ich. Hohes Gericht, mach ich, sobald ich Zeit habe. Jetzt bin ich leider anderweitig beschäftigt. Ich suche. Blindlings. Und das ist der Fehler. Gerade wenn es brennt, keine Panik. In Ruhe hinsetzen, die Bierflasche in den Händen wärmen und in aller Ruhe überlegen. Kinder. Ja, damals vor 10 Jahren oder 15. Ich hätte ebenso gut nach Angola geschickt werden können und Erika mit. Dann der Auftrag für die Mongolei. Unser eins war ja dauernd draußen. Und das Kind geben wir in ein Heim, ja? Sag der Tante und dem Onkel guten Tag. Die Tante und der Onkel, das sind deine Eltern. Ehrlich gesagt, ich vermiss auch keine. Trubel ist genug um mich rum. Und Erika? Nee, sie hat nie was gesagt. Erika hat Kinder in der Schule, mit denen kommt sie ja sogar ganz gut aus. Los mit mir nicht. Mein Leben passt ihr nicht. Jetzt auf einmal. Zuneigung hat sie vermisst, sagt sie. Zuneigung, nicht Liebe. Liebe hat sie nicht vermisst. Zuneigung. Muss alles immer leicht pathetisch sein. Lieblingskomponist Tschaikowski, naja. Mit den Schülern kommt sie gut aus, vielleicht mögen die das, so ein bisschen Pathos, Überschwang. Ja, Überschwang. Wenn es danach geht, ist Erika noch immer 15. Damals im Nachtbus, eine reife Frau, eine Lehrerin, eine Gattin, benimmt die sich so? Nein, macht sie nicht. Erika ist 42. Und ich meine, man sieht dir das auch an, aber in manchen Momenten eben... Es war sehr schön. Im Nachtbus. Zuneigung fehlte. Tja, Mädchen, wie denn? Wie soll ich mich dir noch weiter zuneigen? Wie denn? Wann denn? Ich habe meinen Beruf und dieser Beruf ist das, was man einen Posten nennt, eine verantwortungsvolle Position. Der Staat hat sich meine Ausbildung was kosten lassen. Der Staat hat Vertrauen in mich investiert. Und wer ist dieser Staat? Siehst du wohl, ich kann mir auch Pathos auf die Zunge kleben. Fällt mir nicht einmal schwer, denn es stimmt. Der Betrieb mit seinen Verpflichtungen für Export und Binnenmarkt. Da hängt Geld dran. Hartes Geld. Zufriedenheit, Befriedigung von Bedürfnissen. Und nicht einfach so der Jeeper nach einem modischen goldenen Gürtel für die dicke Taille, sondern ein schöner, brauchbarer Tisch soll es sein, ein haltbares Bett, ein fester Stuhl und du weißt, wie Holz auf dem Weltmarkt im Kurs steht und du kennst die Konkurrenz gerade bei den Möbeln. Die Skandinavier. In den nächsten 100 Jahren darf ich mich bei denen nicht sehen lassen, dass ich mit unseren Schulmöbeln... Und du meinst, das läuft alles von allein, ja? Ohne Salz und Kraft. Ich reiß meine 8 Stunden runter, häng 2-mal in der Woche eine kleine Sitzung an, nichts weiter, dann eile ich nach Hause, neige mich dir zu, bin ganz Ohr für meine Frau und ihre Probleme. Ich giere direkt nach einem Problem, denn ich habe keine eigenen. Ich bin auch so frisch, so unausgelastet, tatendurstig. Die Reihenuntersuchungen jährlich beim Arzt, die finden immer morgens statt. Morgens sind die Werte noch passabel. Eine derartige Untersuchung nach 17 Uhr und die Direktoren der Republik marschieren en bloc in Rente. Na gut, nicht alle, aber die meisten. Will sie nicht verstehen? Oder will sie nicht länger verstehen, weiß der Henker. Ob ich nun vom General komme oder aus der Zuschneiderei im Betrieb, es geht zuweilen hart zu, mein Schatz. Hart, sehr hart. Und dann zu Hause. Zu Hause. Zu Hause bin ich eigentlich immer recht froh, wenn ich weiß, hier geht es anders zu. Hier ist eine Insel. Eine Oase, ja, meinetwegen auch eine Oase. Ich komme nach Hause und denke... Auch wenn du nur im Sessel sitzen wirst und husten. Deine Frau und du, ihr seid ein gutes Gespann, ein verlässliches Team. Zu Hause kannst du Luft holen. Luft. Und das ist schlimm, nicht wahr? Ja, ist schlimm, aber nicht zu ändern. Ich habe keine Zeit für Zuneigung, meine Liebe, habe keine Kraft dazu. Meine Kraft bleibt im Betrieb, wenn du mir diesen etwas dummen Ausdruck gestatten möchtest. Und wenn du es noch genauer wissen willst, es wird sich daran nichts ändern. Ich will nämlich ein passabler Werkleiter bleiben. Da kannst du grinsen, wie du willst. Passable Werkleiter haben du und ich bitter nötig. So, und jetzt ist Schluss. Verdammt nochmal. Die Wohnung ist nicht so groß, als dass man sie nicht Winkel für Winkel absuchen könnte. In der Küche, in der Nacht nach dem Empfang. Ich hatte eine Simagil geschluckt, richtig. Also bin ich vom Schlafzimmer in die Küche, um einen Schluck Wasser. Oder habe ich das Ding mit dem Simagil zusammen in die Schachtel mit den Tabletten? Kann ich mal so übel. Ich möchte die Orden nicht zählen, die als Pflaster auf Wunden gelegt wurden. Tja. Nein, nicht zu finden. Im Topfschrank, zwischen dem Service mit dem Zwiebelmuster, in der Milchkanne, Schluss. Aus, aus mit der Sucherei, geht auch ohne, ganz wunderbar ohne. Mann, ist das spät geworden und dunkel. Sagt sie, Die Arbeiterklasse ist die erste herrschende Klasse, welche ohne Dienstboten auskommen muss. Die aus der Arbeiterklasse stammenden Direktoren jedoch kämen keinesfalls ohne Dienstboten aus und würden deshalb in Ermangelung einer Frieda oder eines Johann ihre Ehefrauen dazu missbrauchen. »Du spinnst«, sagt ich. Sagt sie, »das Schlimmste dabei ist, du und deinesgleichen, ihr gebt nichts zu. Gib es doch wenigstens zu, dass ich in deinen Augen eine Dienerin bin, deine Dienerin, Frieda und Johann in einer Person. Also das ist nun wirklich das Dümmste, was ich gehört habe. Ich mach die Treppe, Balkon, Keller, also im Keller herrscht auf alle Fälle mehr Ordnung als in ihrem Schreibtisch. Ich stell mich abends auch schnell mal in die Küche und hinterher wische ich alles sauber. Gut, Waschmaschine, das ist ihr Gebiet, die Wäsche, Staubsauger, aber Frieda und Johann in einer Person, purer Blödsinn. Purer Blödsinn, sag ich. Was du da redest, ist purer Blödsinn, sagt sie, ich wäre ein Demagoge. Und sie fühlt sich nicht länger wohl an meiner Seite. Und zieht aus. Zieht in die Laube von Bekannten und reicht die Scheidung ein. Wirklich. Bloß noch eine Flasche. Ich muss morgen unbedingt, morgen nach dem ganzen Trubel, wäre nicht schlecht, am Küchentisch sitzen und ein Bier trinken. Nach getaner Arbeit ist gut ruhen. Beim letzten Mal hab ich mit Erika anstoßen dürfen. Vorbei ist sowieso vorbei. Bitte, das hat nichts mit Resignation zu tun, das ist Sachlichkeit, nichts weiter. Ein Mensch, der einen ganzen Abend lang ein flaches, rotes Kästchen sucht. So einer ist fix und alle kaputt, ausgelaugt. Und jetzt ist Schluss mit der Sucherei. Es zwingt mich keiner. Schluss. Aufgeben. Hast du ihn? Natürlich, ich will ihn bloß noch putzen. Erika. Erika hat ihn. In der Schmuckschatulle. Dieser irre Kasten, hässlich wie dem Teufel seine Großmutter, marmoriertes Perlmutt oder so, hatte ich aus Damaskus mitgebracht. Oder nicht Damaskus, ist ja auch egal. Lässt sich jedenfalls abschließen. Und deshalb legt die Frau alle Ketten und Klunker rein. Und der Orden, der liegt in Erikas Schmuckschatulle. Und die hat sie mitgenommen. Schließlich kann man nicht ohne Goldkettchen in eine Laube ziehen. Lichtenberg, Straße am Heideweg 7. Und wenn sie nicht da ist? Oder nicht alleine? Ich mach mich doch zum dummen August. Oder er liegt nicht in der Schatulle. Ich meine... Aber ja, ja, ja, wo denn sonst? Na also. Prost, mein Junge. Also, denk, was du willst. Ich komme. Das Hörspiel Im Schrank unterm Bett oder wo von Jochen Hauser, gesendet 1984 auf Stimme der DDR.